Kippenhohn hat sich verzögert, noch ganz egal. Du bist fast genauso schön wie vor 20 Jahren. Mach dich jetzt mit unseren Söhnen bekannt. Du fragst, wo ich so lange war. Irgendwo wieder. Kippenhohn hat sich verzögert, noch ganz egal. Du bist fast genauso schön wie vor 20 Jahren. Unsere Liebe wird den größeren Glanz erstrahlen. Wo ich so lange war. Irgendwo wieder. Jahrelang Zeit, nein, na klar war ich gemein. Aber ich bitte dich, Baby, wie kann man da jetzt noch nachtragend sein? Wir hatten doch Spaß damals. Du hast die Wahrheit verdient. Ich musste für die Nachrichtendienste nach Babylon fliegen. War aber ziemlich geheim das Ganze. Ich hatte keine andere Wahl als dich allein zu lassen. Mein Denken, jetzt nicht reden wegen der Liebe. Es kann sein, dass ich bald wieder weg bin, wenn sie mich holen. Eine Beziehung bedeutet auch mal Freiräume lassen. We'll be right back.